Feuerwerk im alten Schloss. Da sah ich dich, Sekunden bloß, doch ein das Feuerwerk war lang vorbei, im alten Schloss nur noch wir zwei. Das große Tor war schon versperrt und unser Glück war ungestört. Oh, oh, oh, Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, ja, Memories of Heidelberg sind Memories vom Glück. Doch die Zeit von Heidelberg, die kommt nie mehr zurück. Schabarabara, Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und